oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Grüezi, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer Android-App, der App Lidl, Prospekte und Angebote. Wie immer erstmal die technischen Daten. Erforderliche Android-Version ist 4.1 oder höher. Aktuelle Versionsnummer ist 1.43.0 in Klammern dahinter 5.2.0. Und es gibt bei 332.267 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,4 Sternen. Ich lese euch die Beschreibung vor. Mit der Lidl Shopping App können Sie Ihren Einkauf überall vorbereiten oder erledigen. Finden Sie die nächste Filiale inklusive Öffnungszeiten, stöbern Sie durch unsere Angebote und Prospekte oder bestellen Sie Ihren Einkauf direkt zu sich nach Hause. Über 30.000 Produkte und täglich neue Deals warten auf Sie. Die Lidl Shopping App. Alle Angebote Ihrer Filiale und des Online-Shops im Überblick. Die gesamte Lidl-Vielfalt jederzeit zur Hand, denn die größte Lidl-Filiale ist durchgängig für Sie geöffnet. Dank Suchfunktion und Filter finden Sie blitzschnell, wonach Sie suchen. Kundenrezensionen und Produktbeschreibungen helfen Ihnen, die richtige Wahl zu treffen. Rufen Sie Ihr Kundenkonto und Bestellungen auf, um Sendungen nachzuverfolgen. Ebenfalls gibt es noch 2000 schnelle, süße und gesunde Rezepte. Es gibt eine integrierte Einkaufsliste und ihr könnt euch noch die aktuellen Angebote, Online-Shop und Reisenprospekte als PDF-Download anzeigen lassen. Die App verwendet übrigens Google Analytics. Wussten Sie schon, dass Sie Lebensmittel auch online bestellen können? Suchen Sie nach Vorratsbox und bestellen Sie in unserem Online-Supermarkt Lebensmittel zu Discountpreisen. Habe ich persönlich übrigens noch nie ausprobiert. Die App wurde getestet auf dem Xiaomi Redmi 4 Prime. Da hat der Start relativ lange gedauert. Am Anfang wird nämlich, werden irgendwie die verfügbaren Sprachen geladen, das Land, wo ihr seid, dann müsst ihr das auswählen. Das Ganze hat sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, ob das immer so lange dauert oder ob das in dem Xiaomi-Gerät liegt. Keine Ahnung. Ist die App erstmal installiert, ist sie eingerichtet, läuft sie einwandfrei. Der Online-Shop ist sehr übersichtlich. Ihr wisst genau, wo ihr hinkommt. Ihr wisst genau, was ihr machen wollt, wenn ihr die App nutzt. Und die App wirft euch da keine Steine in den Weg. Da gibt's überhaupt nichts dran zu meckern. Wollt ihr also die Prospekte von Lidl haben oder den Online-Shop nutzen, habt ein Smartphone, dann guckt euch auf jeden Fall mal die Lidl-Prospekte und Angebote-App an. Download-Empfehlung kann ich jetzt ja nicht aussprechen. Ich weiß ja nicht, ob ihr mit Lidl einkauft. Aber wie gesagt, gibt überhaupt nichts an der App zu meckern. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oard.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.